1851/52, Yucatan wirtschaftlich ruiniert, Staatsbankrott. 1853, Cholera. Erneut Verkauf gefangener Maya als Sklaven nach Kuba. Überfälle der Maya. Kommandounternehmen der Ladinos. 1854/55, offizielles Ende des Kastenkrieges, separate Friedensschlüsse der Regierung mit den Maya von Ikaiche und Ishkana, Sklavenhandel unterbunden. 1856/57, Sklavenhandel wieder aufgenommen. 1858, Bau des Balamna in Chan Santa Cruz. 1859/60, letzter Verkauf von Maya als Sklaven nach Kuba. Es sind im Gebiet der Ladinos gefangene friedliche Maya. Eine militärische Expedition der Ladinos nach Chan Santa Cruz endet mit einem Debakel und schweren Verlusten. Die Niederlage begräbt für lange Zeit jeden Gedanken an eine militärische Rückeroberung des Krusop-Gebiets. 1861, die Krusop überfallen Ekpeds, zerstören Sakala. Crescencio Poth, General der Krusop, dringt mit einer Truppe unbemerkt bis weit nach Westen in die Nähe von Izamal vor, marschiert von Westen kommend unerkannt in Tunkas ein, plündert die unverteidigte Stadt und führt die gesamte Ladino-Einwohnerschaft, etwa 600 Leute, in die Gefangenschaft. Die Beute wird bei den Ruinen von Chichen Itza verteilt. Auch das ist von Seiten der Krusop für lange Zeit die letzte Aktion. Das Territorium der Krusop reichte im Süden bis Bacalar, im Norden bis auf die Höhe der Insel Cozumel. 40.000 Krusop sollen es zu Beginn der 60er Jahre gewesen sein. Die Front war nach Westen zurückverlegt worden, von Chemash nach Valladolid, von Campo Colche nach Peto und Tekash. Die Ladinos hielten die Städte im ehemaligen Grenzgebiet nur noch als militärische Vorposten besetzt. Valladolid stagnierte. Zwischen den Siedlungsgebieten der Ladinos und der Maya ein breiter Streifen Niemandsland. Bis zur Jahrhundertwende wird es so bleiben. 1860/70/80. Nur gelegentlich vereinzelte Überfälle der Krusop oder Militärexpeditionen der Ladinos. Relativ friedliche Jahre für die Krusop. Ökonomisch ein gewisser Wohlstand durch Einnahmen aus der Vergabe von Lizenzen zum Schlagen von Edelhölzern, vor allem Mahagoni, in ihrem Gebiet. Ständiger Kontakt und Handel mit Engländern aus Belize, die sie mit dem wenigen, das sie nicht selber produzierten, vor allem mit Waffen und Munition versorgten. Für die Ladinos zunächst recht unfriedliche Jahre. Politische Machtkämpfe, eine unablässige Folge von Revolutionen, Bürgerkrieg, Anarchie. 1876, Schluss der Auseinandersetzungen durch den Sieg der Diaz-Partei. Die folgende politische Ruhe bis 1902 mit allen Mitteln aufrechterhalten und der wachsende Weltbedarf an Sisal schenken den Enneken-Baronen Jahrzehnte schier unerschöpflicher Prosperität. Das grüne Gold. Zum Anbau ihrer Agave sind die Waldgebiete der unabhängigen Maya nicht zu gebrauchen. 1880. Chan Santa Cruz, die Hauptstadt der Krusop, die in den Jahren des Aufbaus so viele angezogen hatte, ist ein stilles Zeremonialzentrum geworden. Nur das ständige Wachregiment sorgt für den Schutz der heiligen Stätten. Und der Tatitsch und die anderen hohen Ämter gehen ihren zeremoniellen und anderen Pflichten nach, umgeben von einem kleinen Kreis enger Vertrauter. Aber an den Tagen ihrer beiden großen Feste, La Santa Cruz am 3. Mai und Maria Empfängnis am 8. Dezember, kommen die Krusop aus dem ganzen Territorium hier zusammen. Spürbar weniger sind es geworden. Nicht nur die Krusop, sondern auch die anderen unabhängigen Maya. Anfang des 20. Jahrhunderts wird es bei den Krusop statt der anfänglichen 40.000 nur noch 10.000 geben. Den letzten Überlebenden der nach Kuba Deportierten findet man 1899 allein versteckt in einem Sumpfgebiet. 1878 verkauft Porfirio Diaz an die Compañía Agrícola Besitzrechte über 1800 Quadratkilometer Land des unbewohnten Gebietes am Ostende der Nordküste zur Erschließung für den Anbau von Zuckerrohr, Baumwolle und Reis. 1884 scheitert ein schon unterzeichneter Friedensvertrag der Krusop unter Crescencio Poth mit Mexiko, der ihnen die vollkommene interne Autonomie innerhalb des von ihnen beanspruchten Gebiets zusicherte, an der Arroganz eines mexikanischen Offiziers. Vielleicht war das Scheitern des Vertrags auch ein Werk des Anicito Zull, eines Offiziers von Crescencio Poth. Aus Andeutungen in einer Rede des Juan de la Cruz Puck, von 1851 bis Ende der 80er Jahre Sekretär des Kreuzes, kann entnommen werden, dass zu jener Zeit zwei Parteien existierten, Tauben und Falken, und dass die Kriegsführer sich der Bindung an den Tatitsch entzogen. 1885 kauft der Amateurarchäologe Herbert Edward Thompson das Areal einer Free Range von 8 Quadratkilometer mit den Ruinen von Chichen Itza. Crescencio Poth, General der Krusop, wird von Anicito Zull gestürzt und getötet. 1886 verpachten die Krusop von Tulum an englische Firmen die Rechte zur Ausbeutung ihrer Waldgebiete an Edelhölzern. Anicito Zull überfällt durch eine Bande marodierender Chiclé-Sammler gereizt kleinere Orte in der Nähe von Peto. Chiclé, der eingedickte Saft eines Baumes, das natürliche Kaugummi. Der Bedarf an Chiclé steigt weiter an. 1890 vergibt Porfirio Díaz an die Compañía Martínez in Mérida die Konzession über Waldgebiete von mehr als 2000 Quadratkilometer an der Nordostspitze der Halbinsel zwischen Cap Catoche und Puerto Morelos auf der Höhe der Insel Cozumel. Die Verhandlungen zwischen Mexiko und Großbritannien über Belize und die Unterbindung des Waffenhandels mit den Krusop nehmen konkrete Formen an. Roman Peck wird Nachfolger von Anicito Zull als General der Krusop. 1892 vergibt Porfirio Díaz an die Mexican Exploration Company in London eine Konzession über den gesamten Küstenstreifen vom Nordende der Bahía de Ascensión bis zum Südende der Laguna de Bacalar. 1893 unterzeichnen Mexiko und Großbritannien einen gegenseitigen Freundschaftsvertrag, in dem das Problem Belize geregelt wird. 1895 tritt der Vertrag in Kraft. 1896 wird Felipe Yamá Nachfolger des ermordeten Roman Peck als General der Krusop. 1897 schließt Mexiko vom Meer aus militärisch die Grenze nach Belize am Rio Hondo. Den Krusop wurde der Nachschub an Waffen für alle Zukunft abgeschnitten. Abgesehen davon war ihre Ausrüstung, mit der sie sich versorgten, kriegstechnisch gesehen total veraltet. In den Jahren kurz vor Ende des 19. Jahrhunderts werden von den Ladinos im ehemaligen Grenzgebiet aufgegebene Städte wieder eingenommen und zu Garnisonen ausgebaut. Tiosuco, Ichmul, Sacala. 1899. Felipe May wird nach dem Tod von Felipe Yamá General der Krusop. 1899. General Bravo, enger Freund von Porfirio Díaz, übernimmt das Kommando der mexikanischen Truppen in Yucatan. 1900. Am 3. Mai begehen in San Santa Cruz, geführt von dem Tatitsch Pedro Pascual Barrera, dem Enkel José Marías, 3000 Krusop das Kreuzesfest. The Last Salute. Im Oktober geht General Bravo an die Eroberung der Stadt. Er geht mit System vor, pedantisch. Von Peto aus geradewegs in Richtung Chan Santa Cruz, ohne Hast, erst durch das Niemandsland, dann ins Territorium der Krusop. Jeden Tag ein weiteres Stück. Er baut eine Eisenbahn. Die Strecke erobert das Land. Die militärischen Kräfte folgen der Strecke. Nur noch zur effektiven Sicherung der Strecke sind sie da. 1901, Anfang des Jahres, einziger ernsthafter Versuch der Krusop, das Vordringen der Strecke militärisch aufzuhalten. Den neuen Repetier- und Maschinengewehren, den Schrapnellgeschossen, den gut ausgebildeten Truppen, gestützt auf schnellen Nachschub per Bahn, haben sie nichts entgegenzusetzen. Der Eisenbahnbau geht ohne Unterbrechung weiter. 3. Mai. Die Strecke erreicht die Außenbezirke der verlassenen Stadt. General Bravo kümmert das symbolische Datum wenig. Man hätte nur etwas das Arbeitstempo beschleunigen müssen. Der Eisenbahnbau wird 2 Tage später im Zentrum der Stadt abgeschlossen. Sie erhält den Namen Chan Santa Cruz de Bravo.